alten Kleid nicht leiden. Und nur deswegen lasse ich mich scheiden. Du wirkst auf mich in deinem grünen Kleid, so wie ein grüner Frosch zur grünen Sommerszeit. Sind wir im Grünen, um uns gut zu leiden, so kann ich dich vom Gras nicht unterscheiden. Doch zu einem neuen Kleid, da langt's nicht, Josephine. Drum lebe wohl, mein Schatz, und bleib mir grün. Und nur deswegen lasse ich mich scheiden. Du wirkst auf mich in deinem grünen Kleid, so wie ein grüner Frosch zur grünen Sommerzeit. Sind wir im Grünen, um uns gut zu leiden, so kann ich dich vom Gras nicht unterscheiden. Doch zu einem neuen Kleid, da langt's nicht, Josephine. Drum lebe wohl, mein Schatz, und bleib mir grün.